WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Da sind wir schon wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr reden wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist die Stefanie und Stefanie ist 28 und rumpelt gerade mit ihrem Telefon. Hallo. Hallo. Hallo Stefanie. Ich grüße dich. Aber halt mal den Hörer ein bisschen still. Um was geht's denn? Weswegen hast du mich angerufen? Ich glaube, jetzt ist der Hörer runtergefallen. Stefanie? Ja, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich bin zum ersten Mal jetzt bei der Sendung. Ja. Deswegen bin ich ein bisschen überfordert. Ja, es geht um meinen Sohn. Um deinen Sohn. Wie alt ist denn der Sohn? Der wird jetzt dieses Jahr 7. 7 Jahre alt? Ja. Was ist denn mit dem Jungen los? Der wurde mir circa vor 6,5 Jahren weggenommen. Oh, der war ganz klein. Ja, der war in einer extrem Frühgeburt. Warum wurde er dir weggenommen? Weil ich höchstgradig krebsgefährdend bin. Deshalb, und ich hatte jetzt, deshalb nimmt man einer Frau ein Kind weg? Ja, weil ich auch zu viel Stress hatte und dann halt meine Vergangenheit. Was ist denn mit deiner Vergangenheit? Meine leiblichen Eltern sind selber Alkoholiker. Ja. Und dann bin ich zur Adoption freigegeben. Da hatte ich dann halt auch keine super Vergangenheit gehabt. Okay, aber es haben ja viele Menschen keine schöne Vergangenheit und denen nimmt man die Kinder nicht weg. Ich war überfordert. Mhm. Wie hat man das denn gemerkt, dass du überfordert warst? Weil der Kleine halt eine extrem Frühgeburt war. Er ist aber zu 3 Monate zu früh gekommen. Ja. Während der Schwangerschaft hatte ich dann halt auch schon Krebs gehabt. Mhm. Und kam damit dann gar nicht zurecht, konnte auch dann halt zu den Kleinen halt keine Bindung aufbauen. Wo er dann halt da aus dessen Grunde zu früh kam, da habe ich direkt natürlich mit dem Jugendamt zusammengearbeitet. Mhm. Und die haben mir auch wohl sehr gut geholfen und alles. Muss ich auch ehrlich sagen. Das heißt, ich habe das gerade falsch gerechnet. Dann hast du den Kleinen sofort nach der Geburt abgegeben. Nein. Ich war erstmal fast ein halbes Jahr mit dem Kleinen im Krankenhaus. Okay. Mhm. Und danach hatte ich ihn für einen Monat zu Hause. Mhm. Aber weil ich selber operiert wurde, mhm, und mich dann gar nicht mehr bewegen konnte und ich alleinerziehend war, mhm, hat man aufgrund dessen gesagt gehabt, dass er erstmal eine Bereitschaftspflegefamilie soll. Wo war der Vater? Ja, der hat die Wiege gemacht. Der hat die Wiege gemacht. Ja. Also, da muss schon ein schwerwiegender Grund. Jetzt ist sie weg. Jetzt ist Stefanie weg. Da hat sie wahrscheinlich zu viel an dem Telefon rumgespielt. Wir versuchen das nochmal, sie zu bekommen. Dann machen wir einfach mal weiter mit dem Hassan. Und Hassan ist 36. Guten Morgen, Hassan. Guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Hassan. Weswegen rufst du an? Ja, ich rufe, also zum Thema Hoffnung rufe ich jetzt an. Ja. Und zwar seit 2013, also mit meiner Frau und 3 Kindern, also die ist dann 2013 abgehauen. Die Frau mit den Kindern? Ja, die Frau mit den Kindern. Wie alt sind die Kinder oder waren die Kinder da? Also ich habe 3 Kinder, 2 Mädchen, einen Jungen. Die älteste ist 13, 11 und 6. Ja. Und warum ist sie abgehauen? Ja, also wegen meiner Spielsucht, ne? Also meine Frau hat mir auch immer gewarnt, wenn das so weitergeht, trenne ich mich irgendwann mal von dir, hat sie das gesagt und ich habe das nicht wahrgenommen. Wie lange warst du denn spielsüchtig gewesen, als sie dann abgehauen ist, 2013? Also ich war schon, also in meiner Jugend schon spielsüchtig. Also da hast du deine Frau kennengelernt, während du schon spielsüchtig warst. Genau, und sie wusste das ja auch. Wo wir auch verlobt waren, wusste sie auch, dass ich spielsüchtig bin. Hattest du damals 2013 Schulden? Ja, so Privatschulden hatte ich wohl hier und da mal hatte ich. Aber das muss ja schon sehr schlimm gewesen sein, wenn eine Frau sagt, jetzt reicht es mir, ich nehme die Kinder und hau ab. Wohin ist sie eigentlich gegangen dann? Hallo? Ja, so sie ist damals nach Dänemark ist sie gegangen und die lebt jetzt in Bremen. Mhm. Jetzt. Nun sind 3 Jahre vergangen. Wie ist denn dein Kontakt jetzt zu der Frau und also den Kindern? Zu den Kindern habe ich noch den Kontakt. Also ich besuche die auch alle 3-4 Monate. Ja. Wie weit wohnst du von den Kindern entfernt? 160 Kilometer. Okay. Und wie ist der Kontakt zu deiner Frau? Also das geht. Mal gut, mal nicht gut, ne? Mal so, mal so. Seid ihr denn mittlerweile geschieden? Wir sind schon geschieden, ja. Ja. Du hast zum Thema Hoffnung angerufen. Auf was hast du denn Hoffnung? Also ich habe Hoffnung, dass sie auch wirklich, weil ich habe mir auch jetzt verbessert. Also ich habe jetzt eine Therapie gemacht vor ein Jahr. Ja. Ich habe eine Therapie gemacht und ich trinke auch keinen Alkohol mehr. Alkohol habe ich auch aufgehört und ich habe da auch jetzt, ich bin durch diese Trennung jetzt auch wach geworden, ne? Dass ich meine Fehler auch eingesehen habe. Ja. Ach so, du hattest neben der Spielsucht auch noch ein Alkoholproblem. Sucht nicht. Ich habe auch Alkohol getrunken, ne? Weil ich auch diese Sorgen und diese Probleme auch hatte. Und Okay, gut. Du hast eine Therapie gemacht und bist du jetzt komplett raus aus der Spielerei? Komplett. Seit ein Jahr gehe ich nicht mehr in Spielotheken rein. Ich gehe auch mit meinem Geld ganz anders rum. Ja. Ich überweise auch jeden Monat pünktlich die Miete zum Ersten. Und ja. Wie gesagt. Hassan, erstmal Respekt. Das finde ich Dankeschön, wirklich, ja, danke. Wirklich. Wenn du sagst, du hast so viel seit deiner Jugend gespielt quasi, ja. Und dann diesen Schritt zu machen und ja, das ging ja früher, weil ich wegen meinem Stolz. Also ich habe immer so viel Stolz. Ich habe gesagt, nee, ich habe mich das nicht getraut, die Therapie. Und meine Frau hat mir so oft gesagt, mach eine Therapie. Aber das war falscher Stolz, du weißt, ne? Das war ein falscher Stolz, aber jetzt, wo ich jetzt diese 3 Jahre jetzt so alleine bin, hat mich das wirklich so zum Nachdenken gebracht und erst wenn es weg ist, dann... Ja. Glaubst du denn, dass du deine Frau damit jetzt beeindrucken kannst, wo du also jetzt... Also ich habe mir jetzt Mühe gegeben. Ja. Ich habe mir Mühe gegeben, ich habe das, was ich jetzt machen konnte, ne, seit 3 Jahren ja. Jetzt, dass ich ja auch jetzt beweise, jetzt ich kann auch anders ja. Und ich will jetzt auch wieder neu anfangen, wegen die Kinder zuliebe auch und wegen ihr, weil... Und sie weiß das auch alles, wie du jetzt lebst. Ich habe sie vom Klinik, also bevor ich zur Therapie gegangen bin, habe ich erst gesagt, ich mache jetzt eine Therapie. Ich habe auch vom Klinik aus geschrieben, ne? Und ja, sie hat gesagt, ist doch gut und so weiter. Und nun sind 3 Jahre ja. Eine sehr lange Zeit. Ist sie denn auch immer noch solo? Die ist immer noch solo, ja. Glaubst du denn? Jetzt mal ganz realistisch gesehen, glaubst du, dass du dann... Ja, ich bin mir hundertprozentig sicher, ich glaube es nicht, ich bin mir hundertprozentig sicher, weil sie hat mir das gesagt, wenn die Kinder erwachsen sind, wenn die aus dem Haus sind, erst dann wird sie auch ihren Weg gehen und... Nee, ich wollte was anders fragen. Glaubst du, dass es realistisch ist, dass sie nochmal zu dir zurückkommt? Also ich denke mal, ich habe eine Hoffnung, also ich denke... Okay, Hoffnung haben ist ja. Die eine Seite. Gibt es ein Anzeichen? Hat sie irgendwann mal was ja, gesagt? Ja, mal sagt sie ja, mal sagt sie nein. Ich weiß es nicht, ob's also mal ja, mal nein, mal ich überleg's mir, mal ich weiß es nicht. Ah. Vielleicht hat sie Angst oder vielleicht glaubt sie mir nicht. Ich weiß es nicht. Kann natürlich sein. Du bist jetzt erst ein Jahr trocken, sagen wir mal, ja. Nennen wir es mal so. Vielleicht ist das noch zu wenig, das Jahr. Ja, kann vielleicht. Sein, ja, das kann sein. Das kann oder sie sein. Hat Angst, wieder diesen Schritt zu machen und zu denken, dass also denkt jetzt der verarscht mich oder der belügt mich nur, damit ich wieder mit ihm zusammenkomme und dann dieselbe Stress wieder von vorne. Vielleicht glaubt sie das nicht. Das ist das Problem. Sie hat dich 2013 verlassen. Ja. Wann genau hast du mit der Therapie dann angefangen? Letztes Jahr im Mai habe ich mit der Therapie angefangen. Warum so spät erst? Ja, bis ich den Antrag gestellt habe, das hat 4 Monate gedauert. Na gut. Und wie gesagt, ich war ja auch noch davor durcheinander, weil ich hatte ja auch wirklich gesagt, seit 2013 bis 2015 habe ich nur getrunken, also regelmäßig und viel geraucht und wenig gegessen. Also ich wog nur noch 65 Kilo. Ja. Und ja. Na gut, du hast es gemacht und das ist entscheidend. Und du bist ein Jahr jetzt schon läuft auf einer guten Schiene. Genau, das, ja. Das ist wahnsinnig wichtig. Bist du aus deinen Schulden raus? Ich bin in Privatinsolvenz gegangen. Ah, also ich bin mit 12.000 bin ich in Insolvenz gegangen. Und sie weiß, dass du gerne sie zurückhaben möchtest. Sie weiß das. Ich habe ihr das auch ein paar Mal schon gesagt. Ich habe gesagt, lass uns neu anfangen machen, allein also wegen die Kinder und so. Und ich habe eine Therapie gemacht und ich trinke also kein Alkohol mehr. Vielleicht hast du wirklich recht, dass sie dem Frieden noch nicht so ganz traut. Es ist erst Den Eindruck habe ich auch. So. Ich traue der ganze Sache noch nicht. Das kann sein. Aber dann die Zeit ist ja jetzt auf deiner Seite. Du bist jetzt auf einem guten Weg. Jetzt lebe einfach so ordentlich weiter, wie du es jetzt geschafft hast. Und dann fügt sich das Ganze vielleicht nochmal. Das wäre sehr schön für euch und vor allen Dingen auch für die Kinder. Ja, klar. Ja, ich will ja auch jetzt keine neue Beziehung anfangen, weil ich weiß nicht, ich meine, ich hätte schon Möglichkeiten gehabt, aber ich will das nicht. Du liebst ich will einfach so meine Frau und ja, klar. Mhm. Also ich habe auch viele Schuldgefühle, ne? Selber so Schuldgefühle. Ja, klar. Die Frau wird schon was mitgemacht haben mit dir. Und die Kinder haben es auch eingesteckt. Das ist schon klar. Hassan, dann drücke ich dir wirklich die Daumen, dass es klappt nochmal mit euch beiden. Du hast eine tolle Leistung hingelegt. Nochmal, ich ziehe meinen Hut. Und jetzt zieh das auch weiter so durch. Das ist sehr richtig, was du machst. Auf jeden Fall. Ich drücke die Daumen, dass du mit deiner Frau wieder zusammenkommst. Vielen, vielen Dank. Alles Gute und viel Glück. Danke. Tschüss. Schönen Abend noch. Ja, danke schön. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist die Martha 63. Guten Morgen, Martha. Ja, hallo Domian. Liebe Martha, hallo. Mein zweiter Name ist eigentlich Martha. Das ist von meiner Großmutter, aber egal. Darf ich dich Martha nennen? Ich kann dich auch anders nennen. Natürlich, gerne. Ich bin auch Fan der ersten Sendung. Kannst du ja in meinem Alter sehen. Ja. Ich habe oftmals deine Sendung gesehen und da waren mal Themen, ich habe es geschafft, ich will hier raus. Und das ist genau mein Thema. Mhm. Ich bin inzwischen auf Rente, schon seit 2012. Meine Eltern sind inzwischen verstorben und ich will hier raus aus Berlin. Oh. Schöne große Weltstadt, aber ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Es ist dreckig, mistig. Ich wohne auch im Problembezirk Neukölln. Ja gut, das ist natürlich ein bisschen heikel. Es stehen sich zwei komplett gegensätzliche Menschen gegenüber. Ich will rein nach Berlin, bald, und du willst raus. Ja, ich will raus. Und zwar nach Greifswald. Greifswald ist eine wunderschöne Stadt. Da war ich leider noch nie. Ja. Wie weit ist es weg von Berlin? Mit dem Zug 2,5-3 Stunden von Berlin Südkreuz, wenn dir das was sagt. Ja, das sagt mir auf ungefähr jeden Fall. Neukölln, so, ja, genau. Ja. Und ich bin jetzt das vierte Mal da und ich fühle mich so happy und so wohl, wenn ich da aussteige. Das ist meine Stadt. Ich fange an zu singen. Und wenn ich nach Hause komme, sage ich, nee, wieder hier. Du bist Berlinerin? Ich bin Berlinerin, dann ist es, wundert mich das sehr, weil die Berliner lieben ja nur ihre Stadt heiß und innig. Nee, du nicht. Ich habe viel gemacht, Kultur und Theater und Ausstellungen. Mhm. Und ich bin sehr interessiert. Das hat man da aber auch. Man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wie groß ist Greifswald? Greifswald ist ungefähr 50.000 Einwohner, 10.000, 12.000 Studenten. Ja. Übrigens, mal als Anmerkung, ist die älteste Universitätsstadt Deutschlands. Guck an, wusste ich auch nicht. 1456, kann man sich gut merken, 456. Was und, du alles schon weißt. Ja. Und ist eine nette, gemütliche, wunderschön, schöne wunderschön. Stadt. Wunderschön, es hat alles. Es hat Wasser, es hat Grün, es hat nicht weit von Stralsund, nicht weit von Usedom, nicht weit von Frügen. Also, und ich liebe sowieso den Norden. Ich habe neulich gelesen, dass sehr viele ältere Leute auch aus dem Westen nach Görlitz ziehen. Ja. Und die Stadt soll auch wunderschön sein und im Krieg nicht zerstört und alles. Was ich auch sagen muss, der Soli ist da wirklich angekommen. Ich habe so einen Stadtführer mit Schwarz-Weiß-Bild von 1989, kurz vor Maueröffnung. Da fehlten Dächer und da fehlten Hausfassaden und wenn man da jetzt auf den Marktplatz geht, also dreimal gedreht. Es ist wunderschön. Ich meine, das ist natürlich wirklich ein Unterschied dann zu Neukölln. Neukölln ist ja eine wirklich krass zurzeit. Und weißt du, ich bin eigentlich ein Kreuzberger Kind. Also ich bin im richtigen alten Kiez, was heute an der Spree, an der Oberbaumbrücke, was heute in ist, ne? Da bin ich eigentlich gezeugt und geboren, aber da zieht mich auch nichts mehr hin. Warum hast du so die Faxen so dicke von Berlin? Hundescheiße. Dreck, Müll. Ich kann es dir nicht sagen, diese Oberflächlichkeit, diese Arroganz, einfach nur, wenn man hier in einen Discounter geht und da in einen Supermarkt, das ist ein himmelweiter Unterschied. Die Leute sind nett, freundlich, haben Zeit, erzählen was, und hier ist alles nur. Wie empfindest du die Kriminalität? Also ich bin bislang noch nicht betroffen gewesen, weil ich auch eigentlich sehr vorsichtig bin. Ich lasse mich also auch nicht anrennen und auch nicht antanzen. Bei mir ist wirklich die Maxime, Armlänge Abstand. Ne? Ich habe es schon erlebt, kennen Sie mir mal, und bin ich ein Stück zurück. Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich sage, ich habe keine Angst. Das hat seine Gründe. Dann gehe ich ein Stück zurück. Aber auch S-Bahn und U-Bahn, alles bedreckt und beschmutzt und verkratzt. Nee, ich will nicht mehr. Ich will so ein Stückchen heile Welt noch. Du hättest ja auch in einen anderen Stadtteil in Berlin ziehen können, wo es ein bisschen ruhiger zugeht als Neukölln. Ja, ich habe mir auch schon Köpenick angeguckt, gerade auch sehr grün und Wasser und alles. Aber irgendwie möchte ich raus. Ich will raus. Ja. Auf welcher Straße wohnst du in Neukölln? Das ist ein Bezirk Pritz. Ja, das sagt Pritz gerade. Bukorudo ist so ein Außenbezirk vom Stadtteil Verwaltungsbezirk Neukölln. Ja. Baumblüte, sagt dir das was? Ja, das sagt mir was. Genau. Ein Stückchen davon. Ja, und da bin ich auch zur Schule gegangen, eine sehr tolle Schule, die erste Schule besonderpädagogischer Prägung. Aber Magda, dann ist es so, wie es ist. Ja. Ich finde es dann völlig okay. Wenn du mit so einer Überzeugung da weggehst, hast du dich schon mal umgeguckt nach einer Wohnung dort? Das Schlimme ist, das Grundstück ist da, das Haus steht noch nicht. Ach, du willst da bauen? Oder? Nein, es wird ein anderer bauen. Ach, wird ein anderer bauen? Und du ziehst dann in diese Wohnung rein? Ja. In eine schicke Neubauwohnung? Ja, und ich wohne jetzt in einem richtig scheiß Altbau mit allem drum und dran, und ich möchte richtig nochmal neu anfangen. Das kann ich alles gut verstehen. Andererseits, du hast ja wahrscheinlich ein Riesengeflecht von Verwandten und Bekannten in Berlin, die völlig... Ich habe gar nichts mehr. Meine Eltern sind tot, ich habe keinen Kontakt mehr zu meiner Cousine, ich habe keine Geschwister, ich habe gar nichts, ich bin ganz alleine. Gut, dann ab in den Norden, an die Ostsee. An MacPom. Nach MacPom, genau. Genau. Ja, also kann ich dann auch so nachvollziehen, wie du es jetzt beschrieben hast. Wenn man dann wenn man das so empfindet, dann muss man halt gehen. Ja. Dann besuchst du ab und zu noch mal Berlin, vielleicht macht das Spaß. Ja, das Einzige, was mir fehlen wird, wird mein Zahnarzt sein und mein Steuerberater. Aber das findet man ja vielleicht auch mal nochmal neu. Gibt's da auch, bin ich ganz sicher. Ja, liebe Magda, dann gibt's alles. Wann wird die Wohnung ungefähr fertig sein? Ich fahre jetzt am 21.07. hin und fahre dann nochmal nach Lubmin, wo dieser Bauträger wohnt, und werde den mal besuchen, woran es hapert, dass es noch nicht geklappt hat. Mal gucken. Dann drücke ich dir die Daumen, dass das auch richtig gut vorangeht. Das ist lieb. Und dass du dich gut einlebst dann in Greifswald. Ja. Liebe Magda, jetzt schöne Grüße nach Berlin. Ich wünsche dir alles Gute, und ich habe mich gefreut, mit dir nochmal gesprochen zu haben. Ganz meinerseits. Alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Übrigens höre ich gerade, dass wir die Stephanie vom Anfang nicht mehr bekommen haben. Da ist irgendwas mit dem Telefon wohl nicht so in Ordnung. Hier ist Uschi. Uschi ist 67. Guten Morgen, Uschi. Ja, guten Morgen, Romian. Liebe Uschi, was geht's bei dir? Ja, ich habe auch dieses Problem, dass ich von mein Heimatort, also von zu Hause, weg muss. Von wo musst du weg? Aus dem Dorf. Aus dem Dorf, ja. Und warum musst du weg? Ja, ich bin hier ganz alleine. Mein Mann ist verstorben. Wann? 2013. Ja. Und ich kriege das nicht verkraftet. Und das hast du nicht verkraftet? Nein, überhaupt noch nicht. Hast du Kinder? Ja, ein Sohn. Wo lebt der? Der lebt in Neuruppin. Wie weit ist das weg von dir? 30 Kilometer. Und da werde ich auch hinziehen. Okay, gut. Das ist ja dann nicht so ganz weit. Ja, ich habe mich auch schon um eine Wohnung bemüht. Ja. und werde auch aller Wahrscheinlichkeit nach zu 99% diese Wohnung bekommen. Ja, das ist nicht so ein weiter Schritt wie von Berlin nach Greifswald. Nein. 30 Kilometer geht dann, ja, dann bleibst du ja quasi so in deiner Heimat. Ja, in der Umgebung, aber es geht hier nicht mehr alleine. Es geht darum, dass du den Tod nicht... Nee, ich kann das nicht verarbeiten. Hm. Ich schaffe es nicht. Ist denn dein Mann 2013 plötzlich verstorben? Naja, so plötzlich, es lief über 2 Jahre hinaus ganz schlimm. Was hat er gehabt? Er war am Herzen operiert. Mhm. Nicht? Und seitdem lief nichts mehr. Er war nierenkrank, er hatte diesen Defi eingesetzt gekriegt. Mhm. Nicht? Und hat vorher wieder einen Herzinfarkt gehabt und hat im Koma gelegen. Mhm. Und ja, und ist aus dem Koma wieder erwacht und hatte sich danach etwas erholt. Ja, und dann lief nachher alles ganz plötzlich ganz schief. Er ist nach Berlin in eine Klinik gekommen. Mhm. Aber da ist so viel schief gegangen, da war ich in eine Woche bei ihm. Mhm. Und da ist alles, also ich war sowas von erschüttert. Haben die ihn falsch behandelt? Ja, Falschbehandlung kann ich nicht mal sagen. Aber nicht, also es war nicht diese Betreuung, die ich mir vorgestellt habe. Mhm. Ja, und. An was hat es denn gemangelt in der Klinik? Ja, im Grunde genommen an alles. Erstmal an Versorgung, an Pflege. Mhm. Ich habe mir dann mitbetreut und musste mir, habe mich dann um ihn gekümmert, weil er ist allein nicht mehr klar gekommen im Krankenhaus. Mhm. Hat er recht um Hilfe gerufen und geweint. Und dann habe ich gesagt, also es bleibt mir nichts weiter. Ich muss jetzt da bleiben. Da bist du in Berlin geblieben, hast ihn viel besucht. Ich bin richtig im Zimmer bei ihm geblieben. Ach so, das durftest du. Ja, mhm. Ja. War natürlich für mich nicht einfach, aber für ihn hatte immer das Gefühl, dass ihm das gut tut. Wie lange hast du dann in dem Zimmer noch verbracht mit ihm? Eine Woche. Und dann ist er verstorben? Und dann ist er nochmal nach Hause. Erstmal sollte er nach Hause. Mhm. Und dann hatte er, da man in der Klinik wahrscheinlich keinen direkten Kontakt zu Diabetiker hatte, da hat er einen schweren Zuckerschock bekommen. Ja. Dann habe ich ihn wieder nicht nach Hause nehmen können. Ist wieder auf der Intensivstation gekommen. Das ist so eine schreckliche Krankengeschichte, wo man denkt, mein Gott, jetzt kommt das auch noch und das auch. Ja, noch. Ja, und das alles so in dem Rahmen, wo ich sowieso schon genug mit Angst hatte um ihn. Wie lange hat er denn dann noch gelebt? Dann hat er noch 2 Tage gelebt, dann ist er nach Hause gekommen. Dann habe ich ihn hierher bekommen noch, ich habe drauf bestanden. Ach, das heißt, er ist dann zu Hause gestorben? Nein, er ist nicht zu Hause verstorben. Er war noch, er ist nach Hause gekommen, freitags. Mhm. Und von Sonntag zu Sonntag in der Nacht musste ich ihn wieder ins Krankenhaus einliefern lassen, dass er dann hier nach Neuruppin gegangen. Also er hat eine schwere Leidenszeit hinter sich. Ja, ganz schwer. Ganz schwer, das höre ich schon, was du gerade erzählt hast. Ja, und ich konnte nicht mehr schlafen. Ich habe nachts keine Ruhe mehr bekommen. Mhm. Ich habe nur immer gewacht und habe auf ihm aufgepasst. Mhm. Und wie alt ist der Mann geworden, Uschi? Mein Mann ist 70 geworden. Ja. Und in dem Alter auch verstorben. Nun hat er großes Leid erlebt. Ja, ja. Der Tod eines nahestehenden Menschen ist immer eine Katastrophe. Ja, das ist wirklich eine große Katastrophe. Ganz große Katastrophe. Aber hattest du damals nicht, oder vielleicht sogar heute so im Nachhinein den Gedanken, es war dann auch für ihn eine Erlösung? Ja, es war für ihn eine Erlösung. Tröstet dich das ein bisschen? Es war das Einzige, wo ich eben mich mit trösten konnte. Aber es ist danach noch so viel schief gegangen in meinem Leben. Nach dem Tod? Ja, nach dem Tod von meinem Mann. Was ist denn da schief gegangen? Ich habe noch eine Tochter und die hat sich von uns losgesagt. Mhm. Aber als nun mein Mann verstorben ist, da wollte sie ihr Pflichtteil haben von ihrem Papa. Was wollte sie? Ihren Pflichtteil haben, ihren Erbteil, also ihr Pflichtteil von ihrem Papa. Mhm. Und darüber entstand der Streit? Und der war vorher schon, der Streit ist entstanden. Es war 92, da wollte sie von uns eine Bürgschaft unterschrieben haben. Mhm. Sie und ihr Mann hatten keine Arbeit und wollten von uns über 12.000 Mark eine Bürgschaft von uns haben. Mhm. Da haben wir gesagt, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Hier bei uns haben sie die Straße neu gemacht. Da wurde Wasser, Abwasser gelegt. Das hat uns alles einen Haufen Geld gekostet. Das heißt, so viel Kapazitäten hattet ihr nicht, so viel. Nein. Und da konnte ich ihr nicht eine Bürgschaft, sie wollte in Urlaub fahren und wollten sich ein Auto kaufen. Das ja, haben wir gesagt, ja, dann müssen sie sparen darauf, dann müssen sie beide arbeiten gehen. Und so entstand der Streit. Das heißt, heute ist keine Verbindung mehr da? Nein. Die Verbindung besteht nur darüber, über einen Rechtsanwalt. Das geht auch schon 1,5 Jahre. Das ist natürlich eine ganz belastende Sache, wenn du den Mann verloren hast und dann, aber das Verhältnis zu dem Sohn ist gut. Ja, mein Sohn hatte vor 4 Wochen einen Schlaganfall. Ach du lieber Gott. Das kam auch noch dazu. Wie alt ist denn der Sohn? Mein Sohn ist 47. Mhm. Und wie geht's ihm? Naja, zur Zeit geht es wieder, aber er muss ja alles erst wieder mobilisiert werden, seine rechte Hand ist nicht ganz in Ordnung. Ich merke, dass du sehr fertig bist mit den Nerven. Ja, ich bin vollkommen am Ende. Also insofern finde ich den Wechsel schon mal ganz gut in eine neue Umgebung, dass du auch in die Nähe des Sohnes kommst. Ja. Aber, Uschi, ich glaube, dass du ganz dringend auch noch zusätzlich Hilfe brauchst. Ich war ja erst in der Klinik. Ich war in der Nervenklinik. Wie lange? 3 Wochen. Hat dir das was gebracht? Na, es war kurz vor Ostern. Es ging mir eigentlich verhältnismäßig wieder besser. Aber danach hatte denn der Junge den Schlaganfall. Ja, und es ist natürlich wieder... Ich glaube auch nicht, dass das mit 3 Wochen getan ist, so wie ich den Eindruck jetzt von dir habe. Ich glaube, du musst zumindest eine ständige ambulante Betreuung haben, einmal in der Woche. Ja, ambulant ist bei uns hier schlecht. Ja, das denke ich auch gerade. Ja, deshalb möchte ich ja auch nach Neuruppin, denn da habe ich nämlich den Krankenhaus und da kann ich mich auch ambulant betreuen lassen. Wann ist denn der Umzug geplant, für wann? Ja, ich muss jetzt am Ende des Monats kann ich mir die Wohnung ansehen, beziehungsweise Anfang nächsten Monat kann ich mir die Wohnung ansehen und dann wird umgezogen. Okay, das ist ja absehbar. Ja, nur hoffe ich, dass das alles so klappt. Denn wie gesagt, ist ja auch schon ein Interessent für mein Grundstück da. Und das Grundstück ist sowieso nicht viel wert, weil es schon über 100 Jahre alt ist. Okay, also, aber das ist jetzt alles ganz gut eingefädelt, finde ich. Ja, aber ich bin am Ende. Das mussten nur alles allein in der Reihe bringen. Ich habe das schon Makler übergeben. Jetzt wollen wir mal überlegen, liebe Uschi, ob wir vielleicht irgendwie noch was für dich raussuchen können als Nothilfe, bis du dann in Neuruppin bist. Es müsste ja jetzt eigentlich konkret etwas sein, was dir hilft. Oder es müsste jemand da sein, der dir hilft. Ja, hier ist keiner mehr. Im Dorf ist das anders. Da habe ich meinen Arzt, der kommt auch immer aus Färbelin. Nicht, weil ich bin ja auch stark gehbehindert und habe Parkinson, habe Osteoporose und habe starke Depressionen. Gut. Und habe ein Elektrofahrzeug. Wir gucken jetzt mal, was wir für dich tun können. Ich hoffe, dass wir dir ein klein bisschen helfen können. Das würde mich schon freuen. Ja. Ansonsten möchte ich dich wirklich bestärken, dass das eine gute Entscheidung war, umzuziehen. Und wenn du dort eine permanente psychologische Betreuung hast, wird es sicher auch wieder bergauf mit dir gehen, dass du den Trauerfall verarbeiten kannst und dass du etwas stabiler wirst in deinem Leben. Ja, was das Schlimme ist, ich habe ja meinen Mann hier auf dem Friedhof. Ja. Na gut, 30 Kilometer, da kann der Sohn ja mal mit dir hinfahren. Ja, macht er ja dann auch. Ja. Aber der muss auch erst wieder ein bisschen mehr. Genau. Ein bisschen mehr sich, der kann ja auch noch nicht arbeiten, geht nichts. Drücken wir mal die Daumen, dass es bei ihm auch bergauf geht. Ja, das hoffe ich sehr, dass er wieder ein bisschen, er fährt zwar schon Auto und darf das auch vom Arzt aus. Liebe Uschi, jetzt rufen wir dich gleich nochmal an. Das heißt, meine Psychologin, die Alexandra, und tun, was wir können. Ja. Ich sage toi toi toi zu dir und wünsche deinem Sohn natürlich auch alles Gute. Ja, danke. Auf Wiederhören, tschüss. Danke, vielen Dank, dass ich mal reden konnte. Sehr gerne, alles Gute. Ja, tschüss. Danke. Tschüss. Und hier ist Marie. Hallo? Hier ist Marie, 30. Guten Morgen, Marie. Hallo. Ich grüße dich. Ja, ich dich auch. Weswegen rufst du an, Marie? Also erstmal möchte ich vorschicken, ich wohne auch in Berlin. Oh, heute haben wir aber Berlin-Tag hier. Und ich sage das nur, weil die letzte Anruferin ja aus Berlin weg will, dass Berlin meine absolute Traumstadt ist und ich hier eigentlich am liebsten für immer bleiben möchte. Woher kommst du? Abgesehen von meinem Thema. Ich komme eigentlich aus dem Saarland, aber ich bin jetzt schon länger in Berlin, als ich im Saarland gewohnt habe. Jetzt müssen wir dich auch fragen, in welchem Stadtteil du wohnst. Ich wohne im gutbürgerlichen Wilmersdorf. Oh ja, gut, da steht die feine Dame gut da. Na, aber eigentlich mag ich gerne Schöneberg. Also ich habe auch schon in Schöneberg gewohnt und ja. Das ist eigentlich so mein Lieblingsbezirk bisher. Aber Wilmersdorf ist auch okay. Okay, also eine Berlin-Freundin, die genau. Marie, die aber nicht zum Thema Berlin angerufen hat. Wir können ja mal ein Thema Berlin machen. Also ich wäre sehr interessiert daran, das mal hier zu besprechen. Aber nein, jetzt im Ernst. Ich wollte erst mal erwähnen, weil Berlin ist toll. Ich liebe Berlin. Sehr gut. Was ist dein Thema? Die Hundehaufen sind in Ordnung. Ja, eigentlich ist das Thema nicht so lustig. Also ich bin seit vielen Jahren essgestört. Mhm. Habe schon sehr schlimme Zeiten erlebt und... Seit wie vielen Jahren? Ja, seitdem ich 13, 14... Ach, du liebe Zeit. Also in der Pubertät... 30, ja. Pubertät angekommen. Was heißt Essstörung? Was genau liegt vor? Also ich habe... am Anfang war ich magersüchtig. Meine erste Klinik habe ich dann mit 14 einen Aufenthalt gehabt. Da habe ich noch im Saarland gewohnt. Mhm. Da war ich aber nicht so lange. Da haben mich meine Eltern dann relativ schnell wieder rausgenommen, weil sie mit dem Konzept der Klinik nicht so konform gegangen sind. Also es war sehr radikal, sehr strenge Verhaltenstherapie. Ich bin dann im Virchow-Klinikum in Berlin gewesen und seitdem wohne ich auch in Berlin. Ach so, also, das ist ja auch schon lange dann. Ja. Also ja, seit 2000 bin ich quasi in Berlin und seitdem immer wieder in Kliniken gewesen. Welche Essstörung liegt denn heute vor? Also es ist eine Mischung aus Magersucht und Bulimie. Mhm. Und das heißt, du hast überhaupt kein normales Verhältnis zum Essen? Nein. Null. Wann hast du das letzte Mal erbrochen? Vor 4 Stunden. Mhm. Also es ist ganz schwierig. Durch diese lange Zeitdauer und das ist halt schon sehr chronisch. Wie viele Therapien hast du schon gemacht? Sehr viele. Also ich immer weiß, wieder ich mal. Wie viele. Ja, immer wieder verschiedene Therapeuten, verschiedene Kliniken, mal länger, mal kürzer. Verschiedene Methoden und eben immer so haarscharf an der Grenze wieder gelandet. Also eigentlich ganz furchtbar. Wie viel wiegst du heute? Jetzt wiege ich so knapp 33 Kilo. 33 Kilo? Ja, aber das ist eigentlich schon ganz gut. Ich erschrecke immer bei den 30er Kilos. Wie groß also bist du? Also ganz lange immer unter 30, so die letzten 6 bis 8 Jahre. Ja. Und aber man kann so leben. Ja, ich weiß, man kann so leben, aber es ist schon... Wie groß bist du denn? 1,65, 33 Kilo. Also es ist ein sehr niedriger BMI und man ist natürlich nicht besonders leistungsfähig. Arbeitest du nebenher? Oder was heißt nebenher? Nein. Arbeitest du? Nein, im Moment nicht. Das geht wegen der Erkrankung nicht? Ja. Ich habe es halt nach langer Zeit geschafft, mich zu überwinden, wirklich auch irgendwie Geld vom Jobcenter erstmal zu beantragen, bis ich es schaffe, wirklich mal einen kleinen Job anzunehmen. Ich habe mich einfach zu sehr geschämt, das zu beantragen. Also meine Eltern haben mich immer unterstützt, was ich sehr zu schätzen weiß. Ich hatte eine tolle Familie. Hast du denn was andere nicht haben. Also. Ja. Hast du denn was gelernt oder hast du was studiert? Nein, also ich habe meine mittlere Reife noch geschafft, bin dann wesentlich später nochmal mit dem Wunsch, das Abitur nachzuholen, auf eine Privatschule gegangen und habe es halt nicht geschafft, weil also das ganze Leben steht unter dem Zeichen der Essstörung. Ja, das hat halt einen enormen Einfluss. Sagen wir mal, das ganze Leben ist bisher schiefgelaufen wegen der Essstörung bei dir. Oder ja, schiefgelaufen ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ja, genau, man kann sagen, vielleicht viele schöne Wege für dich sind dadurch verbaut gewesen. Ja. So kann man es sagen. Genau. Weil ich eigentlich immer ein Mensch war, der viele Interessen hatte, auch in einer Familie aufgewachsen bin, die mir viel Zugänge ermöglicht hat zu allem Möglichen. Und ich konnte es dann halt nicht nutzen. Was ist denn mit Thema Liebe und Männern? Ja, also das ist auch ein Thema. Ich hab jetzt wieder einen Freund seit einem halben Jahr ungefähr. Und ironischerweise, ja, ich habe ihn in der Klinik kennengelernt bei meinem letzten Aufenthalt. Ist er auch essgestört? Nein, eigentlich nicht. Also es hat nichts mit dem zu tun, was ich habe. Mhm. Er hat einfach nur Unverträglichkeiten, aber es hat keine, keine Essstörung. Okay. Und ich habe ihn eben kennengelernt bei einem Klinikaufenthalt und mich seit langer Zeit, seit ungefähr 8 Jahren, mal wieder verliebt und merke halt jetzt auch, nachdem das anfängliche Hochgefühl ja so ein bisschen abgeflaut ist, dass eben ich nicht so kann, wie ich eigentlich möchte, wieder durch meine Krankheit. Mhm. Also es behindert mich eigentlich kolossal in allen Lebensbereichen. Mhm, ja. Was machst du den ganzen Tag? Ja, das ist eine schwierige Frage. Es dreht sich also den ganzen Tag alles um die Frage, wann esse ich was? In gewisser Weise, so 90-95% meiner Gedanken sind sehr abgezogen in diesem Bereich. Mhm. Und ich bin natürlich, ich weiß, also ich habe ja lange Therapieerfahrung. Mir braucht keiner mehr zu sagen, was ich tun muss, um sozusagen, das weiß ich alles schon bis zum Get-Go. Also die Essgestörten wissen am besten eigentlich was. Genau, die wissen am besten. Ja, aber das sind eigentlich die Experten, aber das umzusetzen ist das Problem. Ja, aber deshalb kann man die Essgestörten auch gut fragen. Ja. Warum glaubst du, dass du das nicht schaffst? Erstens, weil es wirklich jetzt so eine richtige, es ist wirklich eine Sucht. Also ich merke das, dass ich richtig Entzugserscheinungen bekomme. In dem Sinn, dass ich, je länger ich das aushalte, das nicht zu tun, was nicht gut für mich ist, desto schlechter geht es mir. Also das nicht zu tun? Ja. Also nicht zu erbrechen? Oder wie meinst du das? Was, also das Ding ist bei mir, ich kann auf der einen Seite nicht so viel essen, dass ich mich gut ernähren kann. Mhm. Und auf der anderen Seite ist die Essbrechsucht da, also sind quasi zwei Faktoren. Ich muss eigentlich genug essen, um auch zuzunehmen, um genug Energie zu haben. Auf der anderen Seite sind diese Essanfälle, die man kennt von der Bulimie, dass man irgendwie das Verlangen hat, nach einer Weile unglaubliche Mengen zu essen und es wieder zu erbrechen. Auf wie viele Tage hast du schon geschafft, mal relativ normal zu leben? Relativ normal zu leben? 2 Wochen. Immerhin, ne? Und in diesen 2 Wochen hast du dann in Maßen etwas essen können und es auch bei dir behalten können? Ja, also ich hatte ja zwischendurch in dieser langen Zeit, das sind ja über 15 Jahre mittlerweile, auch so Episoden, wo ich ganz normalgewichtig war. Mhm. Dann, also meine Gewichtskurve ist auch sehr extrem. Ich habe von 64 Kilo bis eben diese ganz Niedrigzahl gewogen. Mhm. Und zu der Zeit fiel es mir auch nicht so schwer, zwischendurch auch normale Mengen zu essen. Nur seitdem das Gewicht so runter war, komme ich nicht mehr aus dieser Hemmung raus. Das normale Essen fällt mir extrem schwer. Wie soll das jetzt weitergehen? Also ich, wie gesagt, ich war letztes Jahr nochmal in der Klinik mit diesem ganz schlimmen Niedriggewicht und seitdem habe ich eben diese 10 Kilo zugenommen und bin jetzt eigentlich auch festen Willens, das weiter zu schaffen und ich möchte auch zunehmen. Nur ich merke zunehmend, wie schwer mir das fällt. Aber ich glaube, Marie, nachdem du so Therapie erfahren bist und du alles weißt, was man da macht und was man dir sagen kann, brauchst du, glaube ich, gar nicht mehr in eine Therapie gehen. Nein, das glaube ich auch. Du musst das jetzt, wenn es ein Mensch auf dieser Welt schafft, dass du in eine relative Normalität kommst, dann ist nur du. Genau, nur du. Mit eisernem Willen und eiserner Disziplin. Ich weiß genau, dass ich durch die Hölle gehe und deshalb habe ich solche Angst davor. Mhm. Aber wiederum, das Schöne ist an diesem Wissen, du gehst durch die Hölle, aber hinterher wirst du ins Licht gehen danach. Das Problem ist nur, währenddessen sitzt so ein fieses Stimmchen hinter mir und verunsichert mich. Dieses und ich fiese, frage mich, ob ich dann wirklich wieder glücklich werde. Das ist das Fiese daran. Ich zweifle das sofort an. Ja, dieses fiese Stimmchen musst du erschlagen. Ja. Es geht nur mit dem Höllenritt. Es geht nicht anders. Mensch, du bist das Problem an dieser Sucht ist, du bist 30 Jahre alt. Du hast bisher leider nicht viel machen können mit und aus deinem Leben. Jetzt, das ist noch nicht gelaufen. Ich weiß. Ne? Das heißt, du kannst jetzt, wenn du jetzt deine Krankheit in den Griff bekommst, kannst du noch ganz, ganz viele Weichen stellen für dein Leben. Mach und und investiere alle Kraft, die du überhaupt mobilisieren kannst, da rein. Sonst zerstört diese Krankheit dich endgültig. Sie zerstört dich. Ja. Das ist das Schlimme. Das weißt du alles rational. Ja, das ist ja das Schlimme. Mhm. Ich weiß das alles und es ist mir voll bewusst und trotzdem kann ich das nicht doch sein lassen. Doch, du kannst es. Du kannst es. Ich weiß, dass du es kannst. Wenn du es willst, kannst du es. Ja, es muss. Weil es muss, ja. Du kannst, weil es muss. Es muss in jedem Fall. Ja. Es aber ist nicht schön, kotzend vor dem Klo zu hängen. Nee, ist es, weiß Gott nicht. Nee, es ist ganz, ganz, ganz toll, wenn du irgendwann nie wieder dieses tun wirst müssen. Ja. Und das ist auch nicht schön, mit 28 Kilo in die Klinik eingeliefert zu werden und da alles über sich ergehen zu lassen. Ja, und das ist nicht schön, wenn man mit 30 schon eine Prothese braucht, weil die Zähne am Arsch sind. So, genau. Also, es ist nicht schön, irgendwann Bauchspeichelkrebs zu bekommen, weil alles kaputt ist in einem durch die Kotzerei. Nee, aber das alles, das ist ja das Schlimme, wenn es kommt, dann ist das einem alles egal. Das ist das Teuflische daran. Ja, aber das ist dir jetzt wirklich 1000-mal klar geworden, so klar, dass du daraus die Kraft schöpfen kannst, das zu überwinden und da durchzugehen. Ja. Ich kann dir nicht mehr sagen, ich gebe dir auch nicht meine Psychologin. Nein, ich habe ja schon eine. Eben, ganz genau. Das ist jetzt alles, ich habe das völlig verstanden. Das bist nur du. Nur du bist jetzt die Ansprechpartnerin. Ja. Marie, ich weiß nicht, ob du das hier oft verfolgst, meine Sendung. Ich habe das auch geschafft. Und du wirst es auch schaffen. Und was halt für mich auch wichtig ist, was ich nochmal kurz sagen will, ist, dass es ganz oft, weil viele Leute das falsch verstehen, bei solchen Essstörungen nicht um Äußerlichkeiten geht. Ja, ist klar. Ist klar. Naja, vielen ist das nicht klar. Ja. Ich habe es ja ganz oft erlebt. Kein Appell jetzt an die anderen. Es geht um dich. Es geht jetzt um dich und deine Entscheidungen und dein Leben. Ja. Ich drücke wirklich die Daumen und wünsche alles Vielen Gute. Vielen Dank. Damit und dir auch alles Gute. Und die Sendung, schade, dass du aufhörst. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben. Dankeschön. Und ich wollte auch erwähnt haben, dass ich dich mal bei Impala gesehen habe in Schöneberg. Das kann sein, ja. Das kann sein. Liebe Marie, alles Gute. Ja, ich drücke Dank. Dir wirklich die Daumen, auf das du schaffst. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 1:42 haben wir. Hier ist Anni. Anni ist 23. Guten Morgen, Anni. Guten Morgen, Domian. Hallo, Anni. Ich freue mich, dass du da bist. Ich auch. Ich bin total aufgeregt. Ach was. Das erste Mal, dass ich mit dir rede. Ach was. Um was geht's denn? Um was ganz Verrücktes. Was Verrücktes? Was den ganzen Themen jetzt was ganz anderes, ja. Ja. Es geht um einen Chat. Und am Chat, ja. Ja. Oh. Ich habe deinen Kollegen gerade schon erzählt, der Chat heißt Anti-Chat. Anti-Chat, ja. Anti-Chat, ja. Und der bestimmt mittlerweile seit Februar so ziemlich mein Leben. Was ist denn das für ein seltsamer Chat? Ein sehr anonymer. Ja. Sprich, da hast du weder Bilder noch Namen noch Alter. Oder irgendwelche Herkunftsorte. Mhm. Man kann also anonym miteinander reden. Es ist komplett anonym. Man gibt sich auch nicht irgendwelche albernen Namen. Es ist. Doch, man kann sich Namen geben. Man kann besonders alberne. Okay. Ich habe auch einen besonders albernen. Magst du ihn sagen? Ja. Ich heiße Beeps bei dir. Beeps? Beep. Beep. Genau. Okay. Und man hat, das Kuriose dabei ist, man hat noch keine Bilder oder sonst was. Man hat halt bestimmte Tiere, die man anzeigt. Mhm. Also der Chat ist nur von Tieren aufgebaut. Verstehe ich nicht. Der ist von Tieren aufgebaut? Naja, du hast halt nur Tiere, die angezeigt werden. Du Ach so. Hast es gibt ja bestimmte Chats, wo immer nacheinander eine Nachricht angezeigt wird. Ja? Da hast du halt kein Bild daneben steht ein Tier. Ach so, okay. Ja, genau. Gut. Um was geht's denn in dem Chat? Was macht man da? Man redet halt miteinander. Du hast ja noch nichts gegen einzuwenden. Nein, da ist nicht gegen einzuwenden. Das Problem ist einfach mittlerweile, dass dieser Chat ganz schön mein Leben bestimmt. Über was redest du denn da mit den Leuten? Über alle möglichen Sachen. Also es gibt sicherlich auch wie in jedem anderen Chat perverse Anfragen. Mhm. Aber darum geht es nicht. Also man redet vordergründig über Sex oder so? Nein, absolut nicht. Über was denn? Über alle möglichen Sachen, über alltägliche Dinge. Über Politik? Weniger. Auch wenig. Weniger. Ja. Eher Sachen, die, naja, wo man abschalten kann. Also so Smalltalk quasi. Genau. Irgendein Gerede über irgendwas. Korrekt. Ein bisschen Klatsch und Tratsch und man redet über Popstars oder über was man einkauft. Ja, genau. Und es sind halt alle möglichen, es sind alle möglichen Leute von allen möglichen Schichten da. Und ja. Okay, so weit, so gut. Immer noch nichts Besonderes. Aber wieso hat dieser Chat jetzt so eine Macht über dich? Das verstehe ich eben auch nicht. Wie viele Stunden am Tag verbringst du denn in diesem Chat? Mindestens 8. 8 Stunden? Ja. 8 Stunden laberst du irgendwas mit den Leuten? Ja. Irgendwas, irgendein dummes Zeug. Mhm. Oder mehr oder weniger unsinniges Zeug. Ja, und man ist halt schnell drin, ne, mit den Smartphones heutzutage. Man muss halt nur einmal gucken und dann ist man wieder drin. Das bestimmt auch mein Arbeitsleben mittlerweile. Was machst du denn beruflich? Sozialassistentin. Oh, da kannst du Sozialassistentin klingt so mir nicht so zugänglich, was das genau ist. Was macht man da? Naja, man ist sozusagen die rechte Hand von Erziehern, Sozialpädagogen in irgendwelchen Kitas. Also ich arbeite in einer Kita. Gut, ja. Sehr verantwortungsvoller Job. Da kannst du ja nicht ständig auf dein Smartphone gucken. Genau das ist es ja. Tust du aber. Ja. Ja, das ist nicht gut. Was sagen deine Vorgesetzten oder deine Kollegen denn dazu? Die sehen das nicht. Die kriegen das nicht mit. Aber wie kann man denn das vertuschen? Naja, da gibt es Tricks oder so. Also ich hab's halt immer in der Hosentasche. Mhm. Ganz schnell guckst du drauf, zack, zack, zack, neue Nachricht und wieder weg, oder? Ja, ganz genau. Oder gehst mal wenn man draußen ist, genau, dann geht draußen. Man mal um die Ecke oder... Zur Toilette. Genau. Das heißt, den ganzen Tag, während du arbeitest, bist du in diesem Chat, wo es eigentlich um nichts geht. Genau. Und die Arbeit leidet drunter und die Aufmerksamkeit natürlich auch. Die Aufmerksamkeit vor allem, ja. Ich habe halt schon bestimmte Situationen vernachlässigt dadurch oder... Mir ist mal was durch die Lappen gegangen oder ich kann mich nicht mehr richtig konzentrieren. Man sagt mir was und dann vergesse ich es im nächsten Moment. Genau, und du arbeitest mit Menschen, mit Kindern, da ist das natürlich besonders gravierend, wenn du nicht aufmerksam bist und nicht so präsent, wie du sein müsstest. Genau. Jetzt erklär mir das mal, versuch mir mal zu erklären, dass du nicht einfach sagst, ich schalte das jetzt aus, während ich arbeite und heute Abend gehe ich wieder rein. Na, ich habe sogar schon versucht zu löschen. Ja, und? Ja, ich habe sie mir dann aber wieder runtergeladen, weil ich nichts verpassen wollte. Aber Mensch, Anni, du hast mir gerade gesagt, da geht's um nichts. Ihr plaudert einfach über dies und das. Was kann man denn da verpassen? Ich weiß es nicht. Das ist wie meine neue Familie geworden. Ja gut, aber es ist ja völlig... du kennst ja keinen einzigen Menschen davon. Da kann man doch nicht von Familie reden. Ja, das ist ja das Verrückte. Es sind aber immer die gleichen Menschen online. Also du musst dir das so vorstellen, es gibt verschiedene Räume. Naja, ich kann es mir schon vorstellen. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass man da so reingesogen wird. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man nicht irgendwann sagt, nee, jetzt langt's aber. Vor allen Dingen, jetzt hört der Spaß auf, wenn ich meine Arbeit vernachlässige. Das habe ich mir auch nie so vorgestellt. Sagen wir so, als Freizeitspaß kann ich mir das absolut vorstellen. Mhm. Das war's auch am Anfang. Dann lass doch einfach das Smartphone zu Hause, während du zur Arbeit gehst. Also, ja, ich weiß, ein ungeheurer Vorschlag. Ja, das kann man auch mal machen. Ja. Das könntest du machen, um dich abzugewöhnen. Das ist eine sehr schwere Vorstellung gerade für mich. Ja, aber das wäre doch ein ganz guter. Und wenn du irgendwie telefonisch erreichbar sein musst oder willst oder weiß ich, kauf dir für ein paar Euro einen ganz alten Knochen, ganz altes Handy, dann bist du telefonisch erreichbar und das reicht. Ja, aber ich merke halt richtig wirklich, wenn ich es nicht habe, dass es ihn echt schon kratzt. Ja, nee, komm. Das ist ja alles nur zu harmlos. Ich habe gerade mit der Marie gesprochen, die vor dir war, die seit 17 Jahren schwerst essgestört ist. Das ist eine schlimme Sucht. Oder? Das stimmt. Du kennst viele Gespräche sicher auch hier, wenn es um Drogenabhängige geht, schwere Alkoholiker. Das, was du da gerade schilderst, kannst du noch gut alleine handeln. Das schaffst du noch. Auch da gibt es Suchtverhalten, da gebe ich dir recht, klar. Aber du bist erst seit Februar da drin. Und was haben wir jetzt? Wir haben jetzt Juni. Du lieber Gott. Jetzt musst du auf den Tisch hauen für dich selbst und sagen, ist Schluss. Morgen ohne Smartphone zur Arbeit. Okay. Montag auch ohne Smartphone zur Arbeit. Und so weiter. Du kannst ja sagen, okay, abends 2-3 Stunden gönne ich mir und dann ist gut. Leicht gesagt, aber ich versuche dein Rat zu merken. Es ist, ja, klar, weiß ich, dass das dir dann schwerfallen wird, aber was willst du denn anderes machen? Ja, ich weiß schon, das hört sich irgendwie lächerlich an, aber vielleicht liegt es doch daran, dass ich nie so viele Freunde habe. Ja, ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind es die soziale Anerkennung, die ich krampfhaft suche. Nee, weißt du, lächerlich finde ich das nicht. Ich appelliere nur an dich, dass es nicht noch schlimmer wird, dass es wirklich zu einer Sucht wird. Ich glaube, jetzt kannst du gut noch einschreiten. Mhm. Und vielleicht dich, wenn du sagst, dass du eher so ein bisschen sozial auch isoliert bist, dass du dich um Leute bemühst, die du real triffst. Wie viele Freunde hast du? Eigentlich nur eine. Mhm. Die ist sehr weit weg, also die wohnt auch nicht hier. Das ist in der Tat ein bisschen wenig. Ja. Dann solltest du Dinge unternehmen, dass du real Menschen kennenlernst. Ja, das Problem ist, dass ich eher sehr menschenscheu bin. Da musst du dagegen angehen. Ja, also ich finde, in Foren ist das leicht, da kann ich mich ausdrücken und kann schreiben, aber im warmen Leben. Das ist schwierig. Aber das ist ja gerade fatal. Dann gehst du ja quasi deiner Angst, gibst du ja nach. Ich finde dich übrigens gar nicht so schüchtern. Ich finde dich ganz normal und sympathisch und ich glaube. Ja, du stehst jetzt auch nicht vor mir, weißt du, wenn du jetzt vor mir stehen würdest, wäre das vielleicht wieder was anderes. Mensch, Anni, bitte, zieh die Notbremse, zieh die Bremse und geh mir ins Leben raus. Unternimm Sachen, damit du leibhaftige Menschen triffst. Mhm. Das ist Cyberwelt, das ist wie so ein Feuerwerk und hinterher ist es wieder weg. Ja, das stimmt. Ich wünsche dir viel Glück und drück die Daumen. Danke dir. Alles Gute. Ich finde deine Sendung übrigens ganz großartig. Dankeschön, vielen, vielen herzlichen Dank. Tschüss, Anni. Ja. Tschüss, Ciao. Fabian. Tschüss. Und hier ist wahrscheinlich ein Mann, der Utz. Genau, grüß dich, Domian, guten Morgen. Utz, 48. Ja. Das ist aber eine Abkürzung, ne? Nein, das ist keine Abkürzung. Das ist ein richtiger Name? Das ist ein richtiger Name, das ist ein altdeutscher Name. Ich sag dann immer scherzhafter, meine Eltern, die waren so arm, die konnten sich das L vor dem U nicht mehr leisten und dann ist es ein Utz geworden. Genau, Lutz wäre natürlich. Ja, wäre natürlich ein bisschen angenehmer gewesen. Ich will gar nicht über deinen Namen reden. Ja. Wahrscheinlich hast du dein Leben lang schon über den Namen reden müssen. Ja, kann man so sagen. Ja. Lieber Utz, deswegen rufst du an. Ich rufe auch wegen dem Thema Hoffnung an. Mhm. Wir haben ja jetzt nicht mehr viel Zeit. Ich mache mal die kurze Version. Ja. In 1999 hatte ich eine Lungenembolie. Ja. Mit Wasser im Herzen. Und dabei hat sich herausgestellt, dass ich eine schwere Herzmuskelentzündung habe. Ach du je, da warst du ein junger Mann, relativ jung. 31. Ja. Na, mit Vorhofflimmern noch dazu. Ja. Und da war das schon richtig auf der Kippe gewesen. Ja. Bedingt aber dadurch, dass ich damals viel Sport gemacht habe. Lass mich kurz noch fragen. Du hast die Lungenembolie bekommen. Ja. Und dann hat man gesehen, dass du Vorhofflimmern hattest oder wie war die Reihenfolge jetzt? Genau, also bei der Lungenembolie hat man auch festgestellt, dass ich eine schwere Herzmuskelentzündung habe und Vorhofflimmern. Was ich nicht wusste... Hatte das alles einen Zusammenhang? Das war im Zusammenhang gewesen, ja. Okay. Also ich hatte vorher nichts gemerkt. Also das Herzflimmern hat eventuell die Lungenembolie ausgelöst? Das kann sein, also könnte das sein. Hat man mir so nicht erklärt, ne, wie das also vonstatten gegangen ist, genau, ne. Und Herzmuskelentzündung ist natürlich auch wirklich nicht zu spaßen. Nee, das war schon knapp gewesen. Mhm. Also ich war auch ein Jahr später, stand ich schon fast auf der Spenderliste, weil das mit den Medikamenten nicht so richtig funktioniert hat. Mhm. Ich hatte aber währenddessen dann durch die Medikamente auch noch Nierenversagen, brauchte aber Gott sei Dank nicht zur Dialyse. Das hat sich dann wieder regeneriert. Durch die Medikamente ging auch die Bauchspeicheldrüse hinüber. Also, dass ich dann noch Zucker bekam. Ach, du lieber Gott. Ja. Und ja, dann immer dann die Aufenthalte im Krankenhaus. War natürlich auch nicht so toll. Mhm. Dann bekam ich dann 2003, weil ich ständig Schmerzen über den linken Arm hatte, bekam ich dann Schrittmacher. Ein Schrittmacher? Also ein Herzschrittmacher? Ein Herzschrittmacher. Auch ungewöhnlich, ne, für so einen jungen Mann. Ja. Ja. Na, aber dann ging es. Einigermaßen, sage ich mal so, bis dann halt in 2008. Da hat man mir dann gesagt, da ist doch besser, dass ich ein Kombigerät kriege, also ein Defibrillator mit Schrittmacher. Bedingt halt eben dadurch, weil es kann sein, dass ich mal Kammernflimmern kriege, weil ich ein Risikopatient bin. Und wenn ich Kammernflimmern kriege und habe nur den Schrittmacher, also der würde mir nicht das Leben retten. Ja. Weil also der hat keine Funktion wie ein Defibrillator. Ja, ja. ja, das war so der Werdegang. Und so kam es dann auch. So kam es dann auch, ja. Ja, also das war der Werdegang. Und ich wollte eigentlich jedem, naja, sag mal fast jedem sagen hier, ach ja, der so Suizidgedanken hat, ja, dass er so schnell vom Bord werfen soll. Auch wenn es mit den Medikamenten manchmal nicht so hinhaut, ne, obwohl es Nebenwirkungen hat, es kann auch noch gut verlaufen, ja, irgendwie. Das heißt, es geht dir heute ganz gut? Mir geht es heute ganz gut. Aber also, du hast die Geräte, hast du? Ich habe ja immer noch meinen Defibrillator, ja, mit Schrittmacher. Ja. Der ist mir auch schon ein paar Mal um die Ohren geflogen. Ich sage immer um die Ohren geflogen, sage ich immer so. Ne? Also der hat zweimal einen Schock abgegeben. Mhm. Das war auch noch während des Einkaufs damals. Und das war aber fehlerhaft. Dieses Gerät ist auch in der Brust eingepflanzt, ne? Das ist bei mir links oben, ja, zwischen, kann man sagen, zwischen Schulter und Brust ist das eingepflanzt. Mhm, ja. Ja. Und wird mit einer Batterie betrieben wahrscheinlich? Das wird mit der Batterie betrieben. Ja. Ja. Und ja, der war auch schon zweimal fehlerhaft, ist er losgegangen. Was bedeutet das? Das heißt also, der konnte nachher nicht mehr unterscheiden, weil ich so einen hohen Herzschlag hatte. Mhm. Ich hatte aber keinen Kammernflimmern. Bedingt dadurch, dass ich einen hohen Herzschlag hatte und durch das Vorhofflimmern, hat er nur noch Kammernflimmern gesehen. Und so hat er dann die Schockabgabe gemacht. Und was bedeutet das dann für dich? Das bedeutet für mich schmerzhaft. Und das tat richtig weh. Also Schmerzen im Herzen dann? Ja, das ist so, als würde ein Pferd von innen gegen die Brust treten. Und wahrscheinlich auch gleich Todesangst nach dem Motto, was passiert jetzt gerade mit mir? Ja, das kannte ich ja noch gar nicht. Also ich kenne das Gefühl, wenn man den Finger in die Steckdose da reindrückt, ne, und man kriegt eine gezogen, das kenne ich. Ne? Aber das kannte ich bisher auch noch nicht. Das war also, das heißt, schon ein Hammererlebnis, muss ich sagen. Dann brauchst du keinen Kaffee mehr. kommt der Notarztwagen und man kommt wahrscheinlich gleich ins Krankenhaus. Ne? Naja, ich habe mitten auf der Straße, habe ich da erstmal geschrien, ne, weil das so ein Schmerz war. Nur ich wusste ja auch nicht, dass er dann noch den zweiten abgibt. Ne, das waren dann so 2-3 Minuten später. Ne, ich dachte, okay, komm, dann gehst du weiter. Habe ich dann auch gemacht. Aber mir ging es auch nicht gut. War klar, aber dann bekam ich den zweiten noch ab. Ja, da war dann Feierabend gewesen. Und da lag ich da wie ein Käfer. Mhm. Und das haben dann auch einige mitbekommen. Gott sei Dank, dann Notabwagen gerufen. Und jetzt hast du letztendlich durch seit 1999 bist du ein kranker, schwerkranker Mann. Kann man sagen, ne? Ja, also ich sag mal, die Krankheit kriege ich nicht mehr weg. Die kriegst du nicht mehr weg? Die kriege ich nicht mehr weg. Ne? Aber wenn ich sehe, wie das damals alles abgelaufen ist mit den Krankenhausaufenthalten und wenn ich das mal hochrechne, war ich bestimmt in den 3 Jahren locker 1,5 Jahre im Krankenhaus, natürlich mit Unterbrechung. So, ja. Und du hast zum Thema Hoffnung eigentlich angerufen. Ja. Das heißt, die Hoffnung, dass du doch noch Lebensqualität kriegst und dass du nach vorne gucken möchtest, hat dir auch immer wieder geholfen. Ja. Sonst wärst du vielleicht... Also ich denke, man muss sich irgendwie auch ein bisschen selber rausziehen. Mhm. Ja. Man kann sich nicht immer darauf verlassen, dass andere einhelfen, weil das ist alles eine Kopfsache. Ja. Ich glaube das ja auch, aber ich glaube mittlerweile auch, dass es Menschen gibt, die das vielleicht auch nicht schaffen, das alleine rausziehen, die einfach nicht die Veranlagung und die einfach nicht die Kraft haben. Ja, die viele haben die Kraft. Geben sich auf. Ja, aber das klingt fast schon so vorwurfsvoll. Vielleicht gibt es auch einfach Menschen, die traurigerweise nicht die Kraft mehr haben, sich dagegen aufzulehnen. Ja. Aber du hast natürlich recht, dass der Appell immer wichtig ist und dass man auch bei sehr vielen Menschen auch noch viel herauskitzeln kann an Hoffnung. Das stimmt schon. Ich habe ja damals auch immer so gedacht, mein Gott, nochmal, Menschen, die mit einem Herzschrittmacher rumlaufen, das war's. Also das ist schon die Vorstufe zum Ende irgendwie. Ja. Ne? Ja. Natürlich mit so einem Gerät rumzulaufen anfangs ist schwierig, weil man denkt immer dran. Mhm. Ja. Und das ist gewöhnungsbedürftig, aber das ist nachher ganz normal, das gehört mit zum Leben. Nur zur Normalität irgendwie. Ja. Hast du dann, du warst damals ganz jung, als es passierte, hast du geheiratet, nach Familie gegründet? Ich war vorher verheiratet. Ach, war vorher schon? Ja, ich war vorher verheiratet, bin aber seit 2006 geschieden. Mhm. Und habe auch über 35 Jahre in Köln gewohnt. Ja. Und bedingt durch die Luft auch, weil die Kölner Luft fand ich dann doch nicht mehr so toll, bin ich dann nach Thüringen gezogen. Mhm. Und hier geht's mir super, muss ich echt sagen. Ja, bedingt durch die Luft, keine Fabrik. Und du kannst einem Beruf nachgehen? Nein, ich bin also erwerbsunfähig. Ja. Beziehe eine Erwerbsunfähigkeitsrente. Ja. Schon seit knapp 16 Jahren. Ah ja, okay. Ja. Aber damit hast du dich auch arrangiert. Das geht. Das ist so, alles ist so top, wunderbar. Ja. Kann mich nicht beklagen, wie gesagt. Aber man ist dann auch nicht mehr vermittelbar. Also das hat man mir auch schon gesagt. Ja, ja, das glaube ich. Das geht dann nicht mehr. Ne? Lieber Utz, ich freue mich, dass du angerufen hast. Ich freue mich, dass du es erzählt hast. Und ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön, ich dir auch. Auch die Zeit nach Domian natürlich. Dankeschön, sehr nett. Ja. Lieber Utz, toi, toi, toi, weiterhin. Alles klar. Tschüss. Mach's gut. Tschüssi. Ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Daniel Paulmann, morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, wieder mit einer freien Themennacht. Schlaf gut, bis morgen. Tschüss.